بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد دي dritte Bedingung von La ilaha illallah Al-Qabul, die Annahme bzw. und die Akzeptanz. Es ist für jeden Muslim verpflichtend, die Shahada bzw. den Islam in allen Aspekten mit seinem Herzen und seiner Zunge für sich anzunehmen und zu akzeptieren. Allah sagt in Surah 43, Vers 23 bis 25. So haben wir auch vor dir in eine Stadt keinen Warner gesandt, ohne dass diejenigen, die in ihr üppig lebten, gesagt hätten: Wir haben ja bereits unsere Väter in einer bestimmten Glaubensrichtung vorgefunden und auf ihren Spuren folgen wir ihrem Vorbild. Er sagte, etwa auch wenn ich euch eine bessere Führung bringe als das, worin ihr eure Väter vorgefunden habt. Sie sagten, wir verleugnen ja das, womit ihr gesandt worden seid. Also sie haben das nicht akzeptiert, die Rechtleitung der NBA. Da übten wir an ihnen Vergeltung, so schau wie das Ende der Leugner war. Surah 10, Vers 103. Dann werden wir unsere Gesandten und diejenigen, die Iman haben, erretten. So ist es uns eine Pflicht. Wir retten die Mu'minin. Das heißt, sie hatten die Völker der jeweiligen NBA und Rusul haben diese bestätigt. Und diejenigen, die Iman haben, die eine. Sie haben ihre Leitung akzeptiert. Surah 30, Vers 47. Und wir haben bereits vor dir Gesandte zu ihren jeweiligen Völkern gesandt. Sie kamen zu ihnen mit den klaren Beweisen. Da übten wir Vergeltung an diejenigen, die Übeltaten begingen, und es war für uns eine Pflicht, den Mu'minin zu helfen. Surah 37, Vers 22 bis 24. Zu den Engeln des Gerichts wird gesagt: Versammelt nun diejenigen, die Unrecht getan haben, ihre Gattinnen und das, dem sie dienten, anstatt Allahs. Dann leitet sie zu dem Weg des Höllenbrandes und stellt sie auf, denn sie werden befragt werden. Also sie haben die Shahada nicht angenommen. Sie haben das nicht akzeptiert. Und man sieht auch, es geht jetzt auch weiter mit selber Surah Vers 35 bis 36. Wahrlich, sie pflegten, wenn zu ihnen gesagt wurde, La ilaha illallah, sich hochmütig zu verhalten und sagten, sollen wir denn wahrlich unsere Angebeteten verlassen wegen eines besessenen Dichters? Surah 47, Vers 25 bis 26. Gewiss, diejenigen, die den Rücken kehren, nachdem ihnen die Rechtleitung klar geworden ist, die hat der Shaitan verleitet und ihnen Hoffnung auf Aufschub gemacht. Dies, weil sie zu denen sagten, denen zuwider ist, was Allah herabgesandt hat. Wir werden euch in einigen Angelegenheiten gehorchen, aber Allah weiß, was sie im Geheimen sagten. Ibn Kathir, rahimahullah, sagt in Tafsir al-Quran al-Azim zu dieser Ayah, also zu Surah 47, Vers 25, gewiss diejenigen, die den Rücken kehren, bedeutet, sie verließen den Iman und kehrten in den Kufr zurück. Über Abu Musa wird über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam berichtet, dass dieser sagte: Das Gleichnis der Rechtleitung und des Wissens, mit denen Allah mich entsandt hat, ist wie ein reichlicher Regen, der auf ein Gebiet niederging. Von dem Erdboden gab es einen guten Teil, der das Wasser annahm und eine Menge an Pflanzen und Gras hervorbrachte. Es gab aber auch felsige Teile davon, welche das Wasser bewahrten und mit denen Allah den Menschen viel Nutzen brachte. So tranken sie, drängten und pflanzten. Der Regen fiel aber auch auf einen anderen Teil. Dieser war ausschließlich ein glatter Boden, der das Wasser nicht hält und keine Pflanzen wachsen lässt. Dies ist das Gleichnis eines jemanden, der mit dem Wasser in der Religion Allahs ausgestattet, mit dem Wissen in der Religion Allahs ausgestattet ist und dem das, mit dem Allah mich entsandte, Nutzen bringt. Er besitzt Wissen und lehrt. Es ist auch das Gleichnis dessen, der deshalb noch nicht einmal seinen Kopf hebt und die Rechtleitung Allahs, mit der ich geschickt worden bin, nicht annimmt. Dieser Hadith ist bei Bukhari, Muslim und Musnad Imam Ahmed. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam vergleicht in diesem Hadith denjenigen, den der Islam erreicht hat, ihn aber nicht annimmt bzw. nicht für sich akzeptiert, mit einem glatten Boden, auf den zwar Regen fiel, aus dem aber kein Nutzen gezogen werden kann, da das Wasser nicht von der Erde, also Stein, aufgenommen wird. Und Surah 2, Vers 85: Habt ihr den Iman an einen Teil der Schrift und begeht Kufr gegen einen anderen? Wer von euch aber solches tut, dessen Lohn ist nur Schande im diesseitigen Leben. Und am Tag der Auferstehung werden sie der schwersten Strafe zugeführt werden. Und Allah ist nicht unachtsam dessen, was ihr tut. Also man muss, wie aus dieser Ayah hervorgeht, man muss den Iman, man muss den Islam in seinem vollständigen, wie er vollständig ist, muss man ihn auch akzeptieren. Man kann nicht einen Teil annehmen und zum Beispiel den Hijab verleugnen. Man muss den Islam vollständig annehmen, so wie Allah ihn herabgesandt hat. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jama'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.